بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind stehen geblieben bei der Fatwa von Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى، und er sagt: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Derjenige, der die Muschrikin nicht für Kuffar hält oder an ihren Kuffer zweifelt oder ihren Weg für richtig hält, hat Kufr begangen. Die anderen Ulema und Nejd sagen, فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُ. Derjenige, der die Muschrikin nicht für Muschrikin hält. Ja? Und wenn wir sagen Muschrikin, dann meinen wir die Muschrikin, dessen Schirk klar ist. Alas? Sein Schirk ist klar. Wir wollen nicht jemanden, eine Überlieferung von meiner Tante Vaterseits, dessen Onkel hat gehört, dass sein Cousin jemanden gesehen hat, der Schirk gemacht hat. Solche Überlieferungsketten, Silsila Dhahabiyya, die goldene Überlieferung, das ist für uns kein Beweis. Es ist nicht einmal Beweis, wenn jemand kommt und sagt, Bruder, ich habe gehört, jemand hat mir erzählt, nichts. Wir reden von jemandem, der Schirk begangen hat, mit klaren Beweisen. Dazu kommen wir zum Beispiel zu manchen, die diese Regeln auf einige bestimmte Ulema, sie sagen, das sind Kuffar. Was ist dein Beweis? Ja, ich habe gelesen, mir wurde gesagt, ich habe einen Vortrag gehört, der hat mir erzählt uns. Nein, nein, nein. Das ist die Voraussetzungen für einen Takfir al-Mu'ayyin, für einen bestimmten Takfir. Da ist ein Unterschied zwischen einem Takfir am, allgemeiner Takfir, und das ist deine Pflicht und jeden Einzelnen. Der Takfir al-Mu'ayyin, bestimmter Takfir über einen bestimmten Namen, Fulan ibn Fulan, na, dafür brauchst du Beweise. Und dass jemand erzählt hat beim Vorort, das ist kein Beweis. Ja? Deswegen müssen die Leute bei dieser Angelegenheit vorsichtig sein. La hawla wa la quwwata illa billah. من لم يكفر المشركين فهو كافر مثله. Derjenige, der die Muschrikin nicht für Muschrikin erklärt, er ist ein Kafir genauso wie sie. Ja? Okay? Der ist ein Kafir genauso wie sie. وإن كان يكره دينهم ويبغضهم. Auch wenn er dabei ihre Religion hasst. Ja? Er hasst sie und ihre Religion. Er sagt, Wallahi, diese Muschrikini, diese Leute, die Gräber anbeten. Ich hasse sie. Es gibt manche solche in meinem Dorf, sie beten Gräber an und versammeln sich dort und rufen den Scheich und weinen auf dem Grab. Und sie rufen ihn, nicht Allah. Jemand, der neben einem Grab sagt, oh Allah, das ist eine Wasila, ein Schirk. Aber er ist kein Muschrik, weil er ruft ja nicht den Toten, sondern er ruft Allah. Das haben wir ja schon längst besprochen. Aber er ruft den Toten. Ich hasse diese Leute, Wallahi, wenn ich sie sehe. Aber ich kann nicht sagen, diese Muschrikin. Auch wenn er sie hasst, ist trotzdem ein Kafir. فَإِنَّ الَّذِي لَا يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرُ مُصَدِّقْ بِالْقُرْآنِ. Weil derjenige, der die Muschrikin nicht für Kuffar erklärt, so einer glaubt nicht an Koran. Allah subhanahu wa ta'ala nennt die Muschrikin wie Kuffar, Walimun. Mit Alif und Lam, Al-Zalimun. Wal-Kafiruna hum al-Zalimun. Die Kuffar, das sind echte Zalimun. Wenn Alif und Lam kommen, dann ist es was? Der große Kuffer. Der große Kuffer. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das haben wir auch schon längst besprochen. Das ist also klar. Also Allah nennt sie Mushrikin. Allah nennt die Mushrikin Kuffar. Und du willst sie nicht Kuffar nennen? Was ist mit dir? Du glaubst nicht an den Koran. Aywa. Sheikh Suleiman bin Ibn Abdullah sagt, فَإِنْ جَادَلَ مُجَادِلَ في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين ببان أمره واتدها عناده وكفره. Wenn ein Injadel Mujadil, Jidal ist was? Streiten und diskutieren so ohne Beweise. Ja? Wenn einer diskutiert und will diskutieren und sagt, dass die Gräber anbeten und die Tote rufen ihren Dua neben Allah subhanahu wa ta'ala, das sind keine Mushrikin. Das, was sie machen, ist kein Schirk. Und diese Leute sind keine Mushrikin. Bane Amru. Sein Fall ist klar. Bane von Bayan. Sein Fall ist mehr als deutlich. Wattadaha inaduhu wa kufru. Und sein Idad, das ist sein Widersetzen, sein Trotzen und Hochnäsigkeit und Arroganz, ist allen klar geworden. Und seinen Kufr genauso. Ja? Die Leute beten Grab an. Die Leute rufen jemand anderen aus Allah subhanahu wa ta'ala. Und du sagst, nein, das ist kein Schirk und das sind keine Muschikin. Halas, klar und deutlich. Bei dieser Sache machen wir, Wallahi, wir haben keinen, wir haben keine Hemmungen. Allah tut sofort ohne Wenn und Aber. Ja? Jetzt wird jemand kommen und sagen, ja, es gibt aber einen Scheich, er sagt, vielleicht sind sie entschuldigt mit Unwissen, weil dies, das. Das ist alles was anderes. Und all das ist noch kein Beweis, dass du über diese eine Person Tekfir machst, bil'ain. Weil die Beweise sind was? Schwach dafür, du kennst die Beweise nicht. Jemand hat, wisst ihr, einmal kommt einer, ein ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, ein Affe, und sagt, früher hat er Bin Laden ist Kafir. Was ist der Beweis? Er sagt, ja, sein Fahrer hat von ihm gehört. Er hätte gesagt, die Schia sind Muslime. Und er hat das seinem Bodyguard überliefert. Und der wiederum hat einen Verwandten hier in Österreich. Er hat es ihm erzählt und das ist Beweis. Er ist Kafir, weil er nicht Takfir macht über die Rafida, die Rafida des Muschikin und diese goldene Überlieferungskette von Ulema des Hadith. Ulema, an dessen Vertrauenswürdigkeit es keinen Zweifel gibt. Ja? Die sind so vertrauenswürdig wie Jesus alaihi salam. Die sind. Wer sind diese Leute? Was ist mit dir? Was ist das für eine Beweisführung, du Schwachkopf? Ja? Und dann bleibt dir nichts übrig, als dass du diesen Menschen abstempelst, als einen größten Jahil. Ja? Wallahi. Und diese Leute lügen noch, Wallah. Diese Leute lügen extrem. Letztens ist zu mir gekommen, man nennt ihn Abu Muhammad, er nennt sich selbst Abu Muhammad. Najda, dieser Trottel. Ja? Er sagt über uns, dass wir derjenige, der Schirk macht, wir sagen, wenn er Jahil ist, dürfen wir nicht Takfir über ihn machen. Das sagen sie über uns. Das ist die größte Lüge. Wir reden seit Jahren, der Schirk begeht in Ibadah, er ist ein Muschik und er ist nicht entschuldigt mit seinem Unwissen. Aber sie lügen trotzdem über uns und verbreiten diese Geschichten im Internet. Habe ich so gehört. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Allahu Akbar. Was ist dann mit einem Scheich, der gestorben ist vor Jahren? Denkst du wirklich, die haben keine Hemmungen, über ihn zu lügen? Ja? Der Scheich so, ach, das ist Jahil, das ist Kafir, Muschrik, hat keine Ahnung, er hat sich nicht von Tagut los gesagt, er ist diese. Er hat es nicht gemacht, du hast es gemacht. Verstehst du mich, Barakallah? Sie lügen über uns und wir leben hier. Wir sind, Alhamdulillah, Ahya, Nurzak. Ja? Wir leben und Allah versorgt uns. Halas, lass es. Gib es auf die Seite und das war's. Wo sind wir stehen geblieben? Allahu Akbar. Was ist dann mit einem toten Scheich? Der kann sich nicht mehr wehren. Wir können noch sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Lügen gegen sie wenden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten und mit dem Boden gleich machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Die nächste Aussage von Sheikh Abdul Latif Ibn Abdirrahman bin Hassan, der sagt, والتكفير بتركي أصول التوحيد وعدم الإيمان بها من أعظم ضعائم الدين. Der Tekfir passiert durch was? Bitterki Usuli Tawhid. Also wie hast du den Tekfir an dich gezogen, damit die Leute Tekfir über dich machen? Mit was? Bitterki Usuli Tawhid. Indem du den Tawhid verlässt. Indem du die Fundamente des Tawhids hast du verlassen. Welche Fundamente des Tawhids sind das? La ilaha illallah mit seinen zwei Ruknan. Aslu Tawhid, Aslu Din, Aslu Iman. Ja? La ilaha illallah. Was ist in diesem La ilaha illallah alles beinhaltet? Was? Ja? Al-amru bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. Wa tahridu ala dhalik. Wa muwalatu fihi. Wa takfiru man taraka. Al-amr al-thani. Al-inzar an ishirk fi ibadati Allahi wahdahu wa taglidhu fi dhalik. Wa muadatu fihi wa takfiru man fa'ala. Das sind die Sachen, die La ilaha illallah beinhalten. Zwei Fundamente. Al-Kufr bit-Tagut wal-Iman billah. Al-Nafi wal-Ithbat. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn derjenige, der das verlässt, er hat sofort, du stehst sofort auf seiner, auf, Er steht sofort auf deiner Abschlussliste. Raus. Tut mir leid. Du hast mit dem Verlassen des Tauhids hast du einen Namen bekommen. Und dieser Name nennt man Mushrik. La haula wa la quwwata illa billah. Aber wiederum, wir wiederholen immer das wieder, Beweise. Mit Beweisen, barakallahu fikum. Nicht, dass jemand kommt, ja, es gibt dort Beweise. Klar und deutlich, barakallahu fikum. Nächste Sache. Aywa. Wa adamul imani biha. Und wenn man nicht an den Tauhid glaubt, das ist auch ein Grund. Aywa. Min a'azami da'aimi din. Das ist einer von den größten und stärksten Fundamente dieser Religion. Wenn jemand den Islam verlässt, sagen wir, er ist kein Muslim. Wenn jemand an den Iman nicht glaubt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَمَلُهُ. Und derjenige, der an den Iman nicht glaubt, يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ. Wir haben gesagt, Iman ist Tat. Der Kufr in Iman macht, egal mit Aussage oder mit Herzen oder mit Tat. فَقَدْ was? حَبِطَ أَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ. Er hat seine Taten zerstört. Und am jüngsten Gericht ist er, gehört er zu den Verlierern. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa, Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, Abdullah ibn Abdirrahman Abu Batin sagen, Men qale, anna man ata bi shahadatayn, wa salla wa sam, la yajuz takfiruhu, wa in abada ghayra Allah. Ja? Mach die Tür auf. Lass, dass niemand dir mehr... Mach sie auf. Lass. Mach sie auf, damit die Leute reinkommen können. Man qala, derjenige, der sagt, man ata bi shahadatayn wa salla wa sam la yajuzu takfiruhu wa inabada ghayra Allah fa huwa kafir. Derjenige, der sagt, wer Shahada ausspricht und der betet, und er fastet, man darf kein Takfir über ihn machen, auch wenn er jemand anderen anbetet außer Allah. Fahuwa kafir, so einer ist kafir. Wie viele Leute hören wir barakallahu fikum? Du darfst nicht Takfir über ihn machen, er sagt la ilaha illallah und er betet und fastet. Okay, er betet aber jemand anderen außer Allah. Ist dir das entgangen? Wenn dir das entgangen ist, sagen wir, okay, wir reden ein bisschen darüber, inshallah, wir erklären dir die Sache. Aber wenn dir das nicht entgangen ist, du sagst, ja, ich weiß, er betet jemand anderen an. Das ist Schirk und sowas. Aber man darf nicht sagen, der Kafir wäre Shahada. Verhuhe Kafir. So einer ist Kafir. Und der an seinen Kufr zweifelt, er ist auch ein Kafir. Verstehst du mich, barakallahu fikum? In wessen Ohren klingt das gefährlich? In Ohren von denen, die das nicht wissen wollen. Sie wissen, sie wollen das nicht haben. Die wollen das nicht. Ihr wollt es nicht. Kein Problem. Alhamdulillah, ihr sollt Alhamdulillah sagen, dass ihr nicht in einem islamischen Staat lebt. Ja? Sonst wird es ihr sofort vorgeführt. Was ist mit dir? Ja? Was hast du gesagt? Was hast du geredet? Wenn er kommt und sagt, na wallahi, das habe ich nicht, er hat gelügt, sagst du Alhamdulillah, dass er sagt, dass ich lüge. Ja? Alhamdulillah. Ja? Es gibt keine Beweise gegen ihn. Allah, er sagt, ich lüge. Allah, er hat sich gerettet. Aber Yom al-Qiyamah rettet er sich nicht, wenn er nicht Taube macht. Ja? Glaubt es mir, Brüder. Ja? Viele sogenannte Muslime, sie können ehrlich gesagt von Glück reden, dass wir keinen islamischen Staat haben. Wallahi. Oder besser gesagt, dass sie nicht in einem islamischen Staat leben. Sie können nur von Glück reden. Ja? Denkst du wirklich, barakallahu fikum, denkst du wirklich, wenn wir in einem islamischen Staat leben würden, würdest du ein Mädchen heiraten, die keine Familie hat, keine Awliya, keinen starken Stamm, der sie beschützt. Du heiratest sie und am nächsten Tag sagst du, ja, Malesch, zieh leider, ich gehe weg. Na, das würdest du nicht machen. Da gibt es einen Qadi, da gibt es einen Sultan. Er schnappt sie und sagt, was ist mit dir, Junge? Was ist der Grund, warum hast du das gemacht? Hast du Grund? Welchen Grund? Ja, die... Würdest du denken, jemand kann kommen mit einem Vermögen spielen? Er kommt zu dir, Bruder, barakallahu fikum, kannst du mir 100 Euro, 1000 Euro borgen, Bruder? Ja? Du borgst ihm, Datum, 2 Monate ist vorbei, du willst dein Geld haben. Er sagt, Bruder, inshallah, ein Jahr vergeht. Bruder, inshallah, ein Jahr vergeht. Dann kommt und sagt, was? Stellt sich deppert, wenn es einen islamischen Staat gäbe. Gehst du vor Salas? Willst du? Okay, ich gehe zum Qadi. Qadi, der macht Probleme. Der Kadi knöpft sich den. Was ist mit dir? Hast ein Fahrrad, hast ein Auto, hast eine Wohnung, hast LCD zu Hause, hast PlayStation, hast. Aber hast nicht. Das Geld willst du nicht zurückgeben? Du willst es zurückgeben. Ja? Diebe, Betrüger, Lügner, Kuffar, Munafikin. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die würden es nicht gut haben. Aber deswegen sage ich euch, Barakallahu fikum, derjenige, der Allahu Akbar, derjenige, der nicht bereit ist, ja, sich für Allah subhanahu wa ta'ala zu beherrschen, so einer ist verloren. Meine lieben Brüder, Barakallahu fikum, der richtige Aqidah hat, es geht nicht nur darum, dass du über jemanden Takfir machst. Wenn du richtige Aqidah hast, wenn du richtig an Allah glaubst, der Barakallahu ta'ala, wird das dein Benehmen verändern. Du wirst ein anderer Mensch. Ich habe diejenigen, die schon früher Vorträge mit mir gehabt haben, ich habe ihnen 8 Eigenschaften erwähnt. Ja? Diese Eigenschaften sind Garantie, dass du erfolgreich wirst. Der beste Mensch, egal ob Muslim oder Kafir. Ja? Sogar für einen Kafir gilt das. Er wird der beste Mensch, natürlich in der Dunya, in welchen Sachen. Dass er in Jahannam kommt, das ist sowieso klar, weil er ein Kafir ist. Aber in der Dunya wird er wirklich ein Mann sein, den die Leute schätzen. Der wird ein bester Mensch. Ja? Aber für einen Muslim ist es wajib, dass du diese Eigenschaften hast. Und dann haben wir erwähnt, Wahrheitsliebe. Könntest du dich erinnern? Wahrheitsliebe, Ordnungsliebe. Dann haben wir erwähnt Geduld. Dann haben wir erwähnt Mut, Tapferkeit. Dann haben wir erwähnt Gemeinschaftssinn. Dann haben wir erwähnt, was war da, Barakallahu fikum, Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit. Dann haben wir erwähnt, was haben wir erwähnt noch? Noch 2 Sachen. Na? Wahrheitsliebe, Ordnungsliebe, Liebe, Mut, Gemeinschaftssinn, Vertrauenswürdigkeit. Noch 2 Sachen. Sabr. Haben wir Sabr erwähnt? Ja. 3? Nein. Großzügigkeit, Barakallahu fikum. Und noch eine Sache? Selbstlosigkeit. Das Gegenteil von was? Egoismus und selbstsüchtig. Ja. Wer diese Eigenschaften hat, Habibi, Mashallah, Tabarakallah. Aber jemand, der diese Eigenschaften nicht hat, das ist ein Zeichen, der ist kein guter Muslim. Wallahi. Derjenige, der diese 8 Eigenschaften nicht hat, der ist kein guter Muslim. Was willst du mit jemandem anfangen, der lügt? Ha? Was willst du mit jemandem anfangen, der für ihn Fawda oder Nizam, wie ist das Gleiche? Ob Ordnung ist oder Unordnung, alles Katastrophe, Chaos, jeder macht, was er will, Anarchie. Was ist mit dir? Zur Ordnung, Allahu Akbar. Ha? Jemand, der ständig versucht, wie sagt man das, aus den Reihen zu tanzen, sozusagen. Ja? Jemand, der ein Feigling ist. Feigling, wenn es sich um Koran und Sunna handelt. Der ist feige. Was willst du mit so einem anfangen? Ja? Einer, der sich nichts traut für Koran, für Allah, Tabarik wa ta'ala. Von so einem kannst du nichts erwarten. Einer, der geizig ist. Ja? Einer, der selbstsüchtig denkt, nur an sich. Ja? Ein selbstloser Muslim ist selbstlos. Halas, ich bin Hauptsache den Brüdern geht's, Hauptsache dem Dien, Hauptsache der Umma. Meine privaten, wie sagt man das, Nützen, ja? Wir legen sie auf die Seite. Ja? Ich muss überhaupt keinen Gewinn machen. Ja? Halas, ich sage mich los von meinen Rechten, von meinen Rechten sage ich mich los. Für was? Damit es der Umma geht. Damit es der Umma besser geht. Ja? Jetzt, entweder du verdienst 10.000 Euro, ja, da gibt es jetzt irgend so ein Business. Entweder ich verdiene 10.000 Euro oder die Jamaa und die Umma verdienen 10.000 Euro. Sagst du, Allah soll die Umma verdienen 10.000 Euro, ich sage mich los. Ja? Aber nicht dann an. Ich, Hauptsache mir geht's gut, den anderen egal. Vertrauenswürdigkeit oder Verlässlichkeit. Ja? Emana, du kannst dich auf einen nicht verlassen. Du weißt, er wird dich abblitzen, er wird dich im Stich lassen. Er wird. Allah, und sonst kannst du nichts erwarten, Allahu Akbar. Ja? geduldig. Jemand, der keine Geduld hat, früher oder später wird er nachlassen. Er wird mit allem nachlassen. Er wird mit dem Gebet nachlassen. Er wird, während die Mu'minin fasten, er wird zu Hause. Ja? Er isst und dann kommt er raus und sagt, oh, wann ist endlich Iftar? Ja, es gibt solche Leute. Ja? Von anderen, das ist Fasten, das ist eine Kleinigkeit. Ja? Wenn wir so andere Sachen vergleichen. Ja? Allahu musta'an, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Aywa, die letzte Fatwa. Ja? Derjenige also. Derjenige, der behauptet, wer La ilaha illallah sagt, wer betet und fastet, auch wenn er Schirk macht, wenn er jemand anderen anbetet, über so einen darf man kein Takfir machen. Er ist selber ein Kafir. Und wer an seinen Kufr zweifelt, ist auch ein Kafir. Ja? Weil, لأن قائل هذا القول مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. Weil der, der so etwas behauptet und sagt, er lügt auf Allah und auf den Propheten und auf die Konsens, ja? Die Ijma der Muslime, la hawla wa la quwwata illa billah. Das ist eine Sache, die ist Ijma. Das meinen einige Leute, sie nicht kennen, weil sie sich beschäftigt haben mit Fiqh oder mit Hadith oder mit sonst irgendwas. Was ist das Problem? Allahu Akbar. Jeder Mensch beginnt eines Tages zu lernen. Jeder Mensch beginnt zu lernen. Manche früher, manche später. Manche beginnen mit Talibul Ilm. Sie werden in Talibul Ilm geboren. Von klein aus beginnt er zu lernen. Mit seiner Geburt beginnt Ilm. Sein Vater ist Hafiz, er muss jeden Tag 5 Juz lesen. 5 Juz jeden Tag muss ein Hafiz lesen, sonst wird er es vergessen. Ja? Von klein aus, von Baby, er hört ständig, sein Vater ist irgendwo da in der Nähe, ist irgendwo da. Und ständig, wie eine Biene. Ja? Was wird mit diesem Kind? Ja, inshallah, da, früher oder später ein Hafiz. Manche Leute beginnen mit 15, manche mit 20, manche mit 40. Manche mit 40 schlagen diesen Kurs ein und sagen, halas, ich gehe den Weg des Ilms und beginne zu lernen. Ja? Und er lernt, er lernt, er lernt. Wo ist das Problem, dass jemand kommt und sagt, schau, subhanallah, das ist mir schon entgangen. Diese Sachen sind mir entgangen. Ich habe gedacht, davon redet niemand. Ja? Sind mir nicht diese Sachen entgangen vor 10 Jahren? Sicher. Ja? Bin ich geboren mit diesem Buch? Ja? Bin ich geboren mit Koran? Nein. Es gab einen bestimmten Moment, wo ich das erste Mal Kontakt hatte mit den arabischen Buchstaben, mit dem Lesen, mit den Wörtern. Ja? Viele Brüder können die Buchstaben. Alhamdulillah. Viele können sogar ziemlich gut lesen. Viele können nicht nur gut lesen, sondern sie lesen, Mashallah, Tabarakallah. Ja? Viele lesen so sehr gut und können viel auswendig, aber sie verstehen das nicht. Ja? Manche verstehen sogar das, was sie lesen. Manche, nicht nur, dass sie es verstehen, sondern sie kennen den Tafsir von diesen Ayat. Ja? Manche können diese Ayat, die der Imam vorne liest, mit anderen Ayat verbinden. Ja? Und eine ganze Geschichte, irgendein Ereignis ist in Medina passiert, deswegen wurden diese Ayat offenbart. Nicht nur das, er kann sogar aus diesen Ayat Ahkam rausziehen und sagen, entsprechend dieser Ayat, das ist halal, das ist haram, das macht man so, das macht man so. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das sind diese Derajat. Ja? Aber keiner ist geboren mit Ilm. Dass jetzt jemand kommt und sagt, ich höre das zum ersten Mal, halas, ich akzeptiere das nicht. Sagen wir, gut, akzeptiere es nicht. Ja? Du musst es nicht akzeptieren. Aber du wirst für uns ein Kafir sein. Nein, das geht nicht. Das geht. Sicher geht das. Wenn du sagst, ich akzeptiere es nicht, ich sage, du bist ein Kafir. Halas. Du zwingst mich, dass ich so denke. Ich darf dich aber nicht zwingen, dass du das annimmst und akzeptierst. Du zwingst mich, dass ich das verlasse. Und ich darf dich nicht zwingen, dass du es annimmst. Das ist aber unfair. Ja? Ich sage zu dir, mach was du willst. Ich habe es dir durchgelesen. Nein, ich habe es dir gegeben, dass du selbst liest. Nein, ich habe dir sogar gegeben, dass du recherchierst und dass du guckst und dass du... Ja? Aber nein, ich habe das nicht in der Schule gelernt. Mein Vater hat nicht so gesagt. Bei uns im Dorf gibt es so etwas nicht. Und so weiter und so weiter. Allahu musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. نعم محمد إمام عبد اللطيف زاكت من يعتقد جواز وهل الأفعال الشركية التي تفعل عند القبور والأعياد المقامة عليها وأنها عبادة وقربة فهو من أكفر خلق الله وأضلهم ومن شك في كفره بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر. Derjenige, der glaubt, dass es halal ist und dass es erlaubt ist, diese ganzen Schirkiat, diese ganzen Taten des Schirks, die man auf den Gräbern macht, und dieses ganze Stehen und diese ganzen Feierlichkeiten auf den Gräbern, وَأَنَّهَا عِبَادَ وَقُرْبَ, und derjenige, der glaubt, dass das Ibadah ist zu Allah, du machst Ibadah zu einem Kabur oder zu einem Toten, dass das Kurba ist, du kommst Allah subhanahu wa ta'ala näher, derjenige, der das glaubt, فَهُوَ مِنْ أَكْفَرِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَضَلَّهُمْ, so einer ist was? So einer ist der größte Kafir von Allah subhanahu wa ta'ala geschöpfen, und einer, der am weitesten in die Irre gegangen ist. Nicht der, der so etwas macht, sondern derjenige, der nicht Tekfir über so einen macht. Über ihn reden wir, dass er der größte Kafir ist, den es gibt. وَمَنْ شَكَ فِي كُفْرِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, derjenige, der an seinen Kufr zweifelt, nicht an den, der Ibadah macht zu Kabur, sondern der Tekfir über ihn macht. Wer an seinen Kufr zweifelt, بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, فَهُوَ كَافِر, so einer ist Kafir. Weil zum Beispiel, das muss man verstehen, okay? Jemand wird sagen, oh, das ist jetzt Widerspruch. Vorhin war es ein ganzer klarer Kafir. Jetzt kommt jemand und sagt, diese Leute, die auf den Gräbern sind, okay? Diese Leute, die auf den Gräbern sind, das sind keine Kuffar. Weil das ist Ibadah. Das ist auch Ibadah zu Allah. Und du sagst, okay, wenn das Ibadah zu Allah ist, dann ist das kein Kuffar. Dann, der macht kein Tekfir über sie. Warum? Weil das Ibadah zu Allah ist. Deswegen, ich kann ja nicht über ihn Tekfir machen, weil er hat ja nichts. Dann komme ich zu ihm und sage, schau, wie er dich betrogen hat, Mann. Schau, wie er dich betrogen hat. Er sagt, das, was die Leute machen bei den Gräbern, das wäre Ibadah zu Allah. Er hat dich angelogen. Das war nicht Ibadah zu Allah. Warum? Weil sie rufen ihre Toten. Sie machen Sajda ihre Toten, ihren Gebeten. Wir reden nicht von dem, der es macht, sondern wir reden von dem, der nicht Tekfir über sie macht. Er hat dich betrogen. Schau, eins, zwei, drei. Das ist der, der die Gräber anbindet. Das ist der, der nicht die Tekfir über sie macht und sagt, das ist Kurba, man kommt Allah subhanahu wa ta'ala näher. Dann gibt es jetzt hier einen. Was ist mit dem? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn sein Schirk klar und deutlich ist und der kein Tekfir macht über die, wir haben schon vorhin besprochen, der ist verpflichtet, Tekfir über ihn zu machen, weil er nicht die Muschikin zu Kufar erklärt. Aber wenn der mit solchen Shubuhat Enaha Ibadah wa Kurba kommt und sagt zu ihm, die machen keinen Schirk. Das ist kein Schirk, die machen keinen Schirk, sondern sie beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Weil wir haben ja auch gesagt, jemand, der kommt zu einem Grab und betet dort zwei Rekka zu Allah subhanahu wa ta'ala, nicht zu den Toten. Aber da ist dieser Tote, weißt du, wir waren früher, er war mein Sheikh und so. Ich bete Allah subhanahu wa ta'ala an hier, weißt du, das Gebet ist sicher besser und so hier, weißt du, Tod, Seele, Ruh. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nachdem wir ihn erklärt haben, wie er reingelegt worden ist, dass wir sagen, schau, was hat er mit dir gemacht. Er hat nicht zugegeben, dass sie den Toten anbeten, dass sie den Toten rufen, sondern er sagt, nein, das ist, die beten Allah subhanahu wa ta'ala an, das ist Kurba. Wir erklären ihm und sagen, schau, wir machen sofort Tekfir, ne? Nachdem wir es ihm erklärt haben. Mir ist es wurscht, ob er es verstanden hat oder nicht. Wir sagen, schau, der Tote, der den Toten anbetet. Er sagt, nein, er betet Allah subhanahu wa ta'ala an. Sagen wir, nein, du wurdest angelogen, du wurdest betrogen. Er betet den Toten an. Weil er ruft ihn ja in Dua. O du so und so. Er macht Sajda zu ihm, nicht zu Allah. Ist das nicht Schirk? Er sagt, das ist Schirk. Der behauptet, das wäre kein Schirk. Er sagt, dann ist er ein Kafir. Sagst du, richtig, mashallah, das ist gecheckt. Verstehst du mich, Barakallah? Wenn er sagt, nein, hin und her. Halas. Sache ist klar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Abdurrahman bin Hassan, das ist inshallah ta'ala, wir haben ja noch Zeit, sagt, وَسَمَّ تَعَالَى أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ فِي مَا لَا يُحْسَى مِنَ الْآيَاتِ, فَلَابُدَّ مِنْ تَكْفِرِهِ مَيْدًا. Allah subhanahu wa ta'ala nennt Ahlul Shirki, die Leute des Schirks, er nennt sie mit dem Namen Kufr in Ayat, in sehr, sehr vielen Ayat. فَلَابُدَّ مِنْ تَكْفِرِهِ مَيْدًا. Deswegen ist es deine Pflicht, dass du sie auch mit diesem Namen Kufr nennst, mit Tekfir nennst. وَهَذَا هُوَ مُقْتَدَى لَا إِلَهِ لَلَّهِ. Und das ist die Bedeutung von La ilaha illallah, Kalimatul Ikhlas, die Worte der Reinheit. فَلَا يَتِمُّ مَعْنَاهَا إِلَّا بِتَكْفِيرِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي إِبَادَتِهِ. Deswegen die Bedeutung von La ilaha illallah wird nicht erfüllt werden. La yatim wird nicht komplett sein, wird nicht erfüllt werden, die Bedeutung von La ilaha illallah. Außer, wenn man Takfir macht über denjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala einen Partner, beigesagt hat, zugeschrieben hat, in Ibadah. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Dein La ilaha illallah direkt. Derjenige, der einen Partner Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt. Wenn du nicht Takfir über ihn machst, ist dein La ilaha illallah nichts wert. Alhamdulillahi rabbil alamin, dass es so klar ist. Aywa. Sagt Sulaiman ibn Abdullah, man kann shakkan fi kufri al-murtaddin. أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. Jetzt reden wir über die Murtadin. Murtad ist einer, der Muslim war und den Islam verlassen hat durch eine Tat oder Aussage oder irgendeine Akide. Na, die Kufr ist. Derjenige, der an den Kufr von Murtadin zweifelt, oder er ist Jahil über ihren Kufr. Was bedeutet, er ist Jahil über ihren Kufr? Du kommst jetzt und sagst, Wallahi, das sind Murtadin, das sind Abtrünge. Er sagt, ich kann das nicht sagen, ich weiß, dort wird Ezan gemacht und die beten und sowas. Was ist mit denen? Buyinat lahu al-Adilla. Ihm werden die Beweise aus Koran und Sunna des Propheten erklärt über ihren Kufr. Jetzt kommt jemand und sagt, hallo, diese Leute dort, dieses Dorf, das sind Kuffar. Und ich sage, nein, Bruder, ich war einmal dort, ich habe Ezan gehört, ich war in ihrer Moschee, wir haben miteinander gebetet, das sind Muslime. Du sagst, das sind Kuffar, Murtadin, Abtrünniger vom Islam. Abtrünniger, einer, der sich Islam zuschreibt, dann begeht er irgendwas, was seine Ridda verursacht. Eine Tat des Kufrs und des Schirks. Barakallahu fikum. Du sagst, das sind Kuffar, Murtadin. Es gibt keine Beweise. Du wirst ihnen die Beweise bringen, okay? Über ihre Taten. Über ihre Taten. Wenn er die leugnet, in dem Sinne, dass er sagt, nein, das ist doch kein Kufr, dann ist er ein Kafir. Durch was? Durch die Regel der islamischen Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Wer nicht Takfir macht über den, über den Kafir, ist selber einer. Deswegen wir sagen, bei Kuffar Asliyun, die ursprünglichen Kuffar, dessen Kufr klar und deutlich ist, bei der gibt es keine Diskussion unter uns. Und wir werden unter uns niemals eine Diskussion erlauben. Aber über Murtadin, ein Abtrünniger, einer, der sich zum Islam zuschreibt und abfällt von Islam, bei solchen Kuffar, da müssen wir Diskussion erlauben. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jetzt kommt jemand und sagt, Bruder, ich kenne seinen Kufr nicht, was ist mit dir? Willst du sagen, ja, Pech gehabt, du bist ein Kafir. Wenn du das machst, dann bist du jemand, der in Takfir übertreibt. Und jedes Übertreiben führt, Wallahi, in die Dalala. Sagst du, Allah, du verstehst es nicht, inshallah wirst du es verstehen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jemand kommt und sagt, ja, ich weiß, diese Tat ist Kufr, zweifellos. Aber dass man sagt, er ist einer, man muss noch einige Beweise sagen, er schreibt sich jetzt zum Islam zu. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wir reden jetzt nicht von den Beweisen aus Koran und Sunna. Wir reden jetzt über die, was? Al-Hal, Zustand dieser Person. Dass ich jetzt zum Beispiel, irgendein Typ macht Kufr. Du kennst ihn, er ist ein Muslim. Und ich komme zu dir und sage, Hamza, er hat so und so und so und so gesagt. Du sagst, Wallahi, Bruder, ich kann das irgendwie nicht glauben, weil ich kenne ihn. Oder, wir leben in einer Zeit, wo die Leute lügen. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute falsch verstehen. Dass diese Tat, die er gemacht hat, man kann sie auf verschiedene Möglichkeiten interpretieren und verstehen. Wie er das gemacht hat, wie er das angestellt hat. Ich traue mich nicht, Takfir über ihn zu machen. Das ist voreilig. Dass du voreilige Schlüsse ziehst, das ist, sollte man nicht. Sagen wir, Halas Hamza, kein Problem, inshallah. Erkundige dich selbst. Guck selbst, schau. Kein Problem. Ganz besonders, wenn noch jemand kommt und sagt, Wallahi, wenn das stimmt, dann ist aus. Dann gibst du ihm Zeit und du wirst niemals, nicht einmal auf die Idee kommen, Takfir über ihn zu machen. Aber nicht, dass du diesen Fehler begehst. Und dieser Fehler ist, ehrlich gesagt, für mich, ist das ein Zeichen des Größens, wie sagt man das, Arroganz und Hochnäsigkeit und Kibur. Dass ich zu dir komme und sage, Herr, ich habe dir gesagt, du bist ein Kafir. Ich hab dir gesagt, ich. Ja, Rabbi, wer bist du? Rasulullah? Wer bist du? Jibril? Ja? Ich. Wenn ihr von jemandem so etwas hört, ich habe dir gesagt, er ist über eine bestimmte Person, ich habe dir gesagt und ich habe dir und zwingt dich, dass du über ihn urteilst. Ja? Ich urteile jetzt über ihn entsprechend deinem Wissen, nicht entsprechend meinem Wissen. Dann ist das wirklich überheblich und das ist wirklich A'udhu Billah. Dass ich überhaupt so etwas von dir verlange, ist überheblich. Ja? Na, sagst du, Allah, inshallah, ich hab das gesehen. Inshallah, schau, guck. Ja? Allah muss da in unserer Zeit passieren, Sachen. Der Mensch glaubt sie einfach nicht. Man glaubt es einfach nicht, wenn man hört, der Bruder hat das und das angestellt. Nein. Oh, er hat das angestellt, Bruder. Sagst du, Subhanallah, wie ist das möglich? Du traust deinen eigenen Ohren nicht. In so einer Zeit leben wir. Ja? Deswegen, Wallahi, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tritt jetzt in die Religion komplett ein. Ja? Jemand, der kommt mit einem kurzen Bart und Hosen, die auf dem Boden schleifen. Ja? Irgendwo trifft er sich mit Mädchen. Macht der Gefühl über ihn Sinn, sage ich, halt die Klappe. Hey. Halt die Pappen. Tritt in die Religion komplett ein und redet man nicht da irgendwas daher. Ja? Oder jemand, der hat so ein Bart, Mashallah, und kurze Hosen und sowas. Aber er sagt, nein, man darf nicht machen, Tequir über die Rafida, das sind Muslime. Ich, ja, da, okay, dass du ihn sagst, kürze dir den Bart, das ist Haram. Weil der Prophet sagt das Gegenteil. Man dürfte nicht das Gegenteil von dem, was der Prophet Salam sagt. Man dürfte, könnte ihm sagen, du blamierst die Sunna des Propheten Salam mit deinem Benehmen. Ja, weißt du? Du verdienst es nicht, du bist ein Erniedriger des Islams. Ja? Ein Jahil, der sich in die Juppe der Salafia eingewickelt hat. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, jeder, Wallahi, keiner von uns ist sicher. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns beschützt und dass er uns festigt auf seiner Religion. Dass er uns nicht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass wir nicht irgendwelche Taten begehen, die uns später unseren Iman kosten. Du machst eine Sünde und scherst dich nicht. Und wenn ich von Sünden spreche, an erster Stelle ist es Zulm. Ja? Du bist ungerecht. Du bist ungerecht jemandem gegenüber. Du sagst, ach. Nein, Allah wird das nicht verzeihen. Allah verzeiht Sünden, die zwischen dir und zwischen Allah sind. Alles der Wahre gehört der Allah. Auch wenn du Schirk begehst. Das ist Allahs Recht, dass er dir verzeiht. Und er liebt es zu verzeihen und er will dir verzeihen. Wenn du aufrechte Taube machst. Aber wenn du jemandem Schaden zufügst, ja, dem du nicht Schaden zufügen darfst, ja, wird Allah dir das nicht verzeihen, bis derjenige, dem du geschadet hast, bis er dir nicht verzeiht. Ja. Dieser Mann, wie der Prophet, was sagt der Muaz ibn Jabal? Er schickt Muaz ibn Jabal als eine vertrauenswürdige Person, jemand, den er liebt, der Prophet liebt Muaz ibn Jabal. Er schickt ihn, dass er Zakat sammelt. Was sagt er ihm? Ja. Geh und hol von den Leuten Zakat. Hol es. Wenn jemand sagt, nein, ich will nicht geben, hol es, du nimmst es dir, halas. Aber pass auf, dass du was? Dass du nur das Mittlere nimmst. Du kannst nicht etwas nehmen, was unbrauchbar ist. Weil das, was wir nehmen, was sagt der Prophet Salam? Es wird von ihren Reichen genommen und den Armen gegeben. Das, was wir nehmen, wir müssen es ja weitergeben an die Armen, an die Bedürftigen. Deswegen können wir nicht irgendeinen Müll nehmen, was er selber nicht braucht. Das ist nicht gebraucht. Wir nehmen etwas, was gut ist, aber wir nehmen nicht das Beste, damit wir ihn verletzen, weil jeder Mensch liebt seinen Amual, sein Hab und Gut. Wir wollen ihn nicht verletzen. Nimm das Mittlere, was dir zusteht. Bihaq al-Islam, was dem Din zusteht, was der Umma zusteht. Dieses Geld gehört nicht ihm. 2,5% von, nehmen wir mal an, er hat, was weiß ich, 100 Kamele. Oder er hat 500 Kamele. Bestimmte Zahl von Kamelen gehören nicht ihm, sie gehören wem? Der Umma. Ha? Und du sagst, tut mir leid, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur geschickt worden vom Propheten, um diese Kamele zu holen und sie zu bringen dort. Ich habe damit nichts zu tun. Ha? Und dann erwähnt der Prophet hier eine wichtige Sache. Wattaqi da'wat al-mazlum. Wattaqi da'wat al-mazlum. Mazlum. Und fürchte dich von der Dua von einem Mazlum, einem, der Zulm angerichtet worden ist. Ja, du kommst und tust so, als ob die Ehre der Muslime nichts wert ist. Du tust so, als ob das Vermögen der Muslime nichts wert ist. Du tust so, als ob das Leben und Blut nichts wert ist. Du behandelst die Menschen, als wären sie nichts. Ja? Und dann erwartest du, nein, Wallah, der Typ, er sagt nur, oh Allah, räche dich an ihm. In meinem Namen, ich bin schwach, ich kann nichts machen. Aus. Wallahi, bergab. Plötzlich. Wie? Warum? Was ist passiert? Was habe ich getan? Wie könnte das... Halas, du bist selber schuld. Deswegen, meine lieben Brüder, barakallahu fikum. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns, ja, ihr amanu, udkhulu fi silmi kafa, ja? Wa la tattabi'u khutuwati shaitan. Tretet in die Religion komplett ein. Komplett. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet dich nicht über etwas, was du nicht machen kannst. Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht. Allah weiß es, dass du es nicht kannst. Das soll überhaupt nicht mehr deine Sorge sein. Allah, sagst du, Allah, das kann ich nicht, Allah weiß, ich kann es nicht. Wir gehen weiter. Ha. Das kann ich auch nicht. Weiter. Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet dich. Du musst nicht Hajj machen, wenn du kein Geld hast. Zakat musst du nicht zahlen, wenn du nicht, wenn du kein Geld hast. Fasten musst du nicht, wenn du krank bist. Ha. Beten kannst du nicht im Stehen. Bete im Liegen. Und denk nicht mehr dran, Allah verpflichtet dich nicht. Und sag, Alhamdulillah, Allah hat, diese Religion ist leicht. Alhamdulillah. Aber dass du bei klaren Sachen, einfachen Sachen, ja, na Bruder, ich kann, und lügst, und tust deine Seele, deinem Nefs, ja, wie sagt man das, gutreden, wie nennt man das? Aywa, gutreden, und du gibst ihr Erleichterungen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihr nicht gegeben hat, deinem Nefs. Was ist das für eine Religion? Spielst mit der Religion? Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Hier gibt es eine schöne Fatwa, die ich jetzt erwähnen werde, inshallah ta'ala, von Abdullah ibn Maqawud und Abdullah ibn Ghudayan und Abdurrazzaq Afifi und Abdulaziz ibn Baz. Die sagen, La yajuzu li ta'ifa al-ta'ifatul muwahhidin alladhina ya'taqiduna kufra ibad al-kubur an yukaffiru ikhwanahum al-muwahhidin alladhina tawaqafu fi kufrihim حتى تقام عليهم الهجة لأن توقفهم عند تكفيرهم له الشبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الهجة على أولئك الكبريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفرهم كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. Also, es ist nicht erlaubt, dass eine Gruppe von Muwahhidun, dass sie Takfir machen über ihre Brüder von Muwahhidin, die bei den Leuten der Gräbern stehen geblieben sind. Sie sind stehen geblieben mit dem Takfir. Da gibt es irgendeine Shubha. Was ist das, was sie machen? Was ist das, was sie machen? Was ist das, was sie machen mit den Gräbern? Wir haben ja darüber geredet, barakallahu fikum. Ist das ein Weg in den Schirk oder ist das der direkte Schirk? Was machen die Leute? Muss ihnen das erklärt werden? Nicht nur, dass du selber, dass du ihm erklärst, dass das Schirk ist, sondern dass du dir auch selbst erklärst, dass er es wirklich getan hat, dass er wirklich geraten ist in diesem Takfir. Wir reden also von Leuten, die sich Islam zuschreiben. Mit den Gräbern gibt es da irgendwas. Machen Leute zum Beispiel, die zum Grab gehen. Bei uns gibt es Leute. Okay, wenn jemand kommt zum Grab und er ruft den Toten, da gibt es keinen Tawakkuf. Wenn du sagst, nein, er ist ein Muslim, dann bist du selber ein Kafir. Aber zum Beispiel bei uns, praktizieren die Leute so. Die gehen auf Grab. Und du siehst ihn, er macht so. Gräber sind vor ihm, er macht so. Wenn du ihn verwalten siehst, er ist ein Muschik. Er macht Dua, Grab, er bittet den Toten. Aber bei uns machen viele Leute das nicht. Wenn, die meisten machen das nicht. Die meisten Leute machen das nicht. Bei den Türken auch so. Er kommt und sagt, أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين er macht Fatiha für die Seele des Toten, dass Allah durch diese Fatiha gnädig mit ihm wird. Das ist eine Bidda. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Willst du Takfir sofort machen über jemanden, der sowas macht? Solange es diese Shubha gibt, dass die Leute so etwas machen, wirst du nicht mit dem Takfir so, wie sagt man das, wie ein Scharfschütze sofort fertig, das war's. Sondern diese Sache wirst du erklären. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Deswegen jetzt, es gibt eine Gruppe von Gläubigen, die auf Tawhid sind und sie zweifeln nicht an den Kuffer von den Kommunisten zum Beispiel oder Kuffer von den echten Muschrikien oder Kuffer von den Juden und Christen und sagen, Allah, die Sache ist klar. Aber bei dieser Gruppe muss man schauen, wo sind sie? Weil diese Leute, die sich zum Beispiel die Probleme mit den Gräbern haben, Kuburiyun, von Kabur, die Leute der Gräber, die sind nicht alle auf einem Niveau. Es gibt zum Beispiel die Naqshbandiyya. Ihre Akida ist Schirk. Dann gibt es die Rifa'iyya. Ihre Akida ist Schirk. Da gibt es keine Entschuldigung. Es gibt die Rafida. Ihre Akida ist Schirk. Und es gibt aber Leute, die sind ständig irgendwie mit den Gräbern und sowas und bauen auf den Gräbern. Bei uns zum Beispiel, dass du deine Oma stirbt. Und dass du ja nicht so Grabsteine mauerst, weißt du, und so. Das ist eine Wasila in den Schirk. Aber wenn du das nicht machen würdest, die Leute werden sagen, Subhanallah, was für ein respektloser Mann. Er respektiert Allah nicht und die Religion und den Propheten nicht und, seine Oma auch nicht. Er soll sich was schämen, dass er nicht Grabsteine einen Meter groß gebaut hat und sowas. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dass du sagst, das sind alles Muschikin, die beten Gräber an. Nein, sie beten nicht die Gräber an. Sie bauen auf den Gräbern irgendwelchen Schwachsinn, was der Prophet verboten hat. Aber das ist noch lange kein Schirk. Was ist mit jemandem, der auf einem Grabsteine bastelt und schreibt, ja, meine liebe Oma ist gestorben, so und so und so. Hat er dadurch seine Oma angebetet? Nein, sie ist tot, sie kann sich, keiner kann ihr mehr helfen. Nur ihre Taten. Aber ich bitte Allah, dass er ihr hilft. Und ich zahle Yasin Hodja, er liest Yasin, das geht auf ihr Kosten. Und ich schlachte Kurban, diese Sewab von Schlachten, von Kurban, gehen auf Konto von meiner Oma. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Natürlich muss man alles erklären, Barakallahu fikum, da gibt es Kategorien. Aber wir reden jetzt von den echten Moschikien. Da gibt es keine Diskussion, gar nichts. Wir akzeptieren da keine Diskussion. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Barakallahu fikum. خلاص في هنا وقال الله ميه فتسانه ليش ولا لا نفسك صلينا فأنزل سكينة علينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الطغاة قد بغوا علينا إن الطغاة قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا إنا إذا صحابنا أتينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عونوا علينا وبالصياح عونوا علينا